Als sie schließlich durch die kreisrunde Öffnung stieg, schloss sich diese augenblicklich hinter ihr. Nach und nach konnte sie in der Finsternis einen schwachen, rötlichen Lichtschein sehen. Er strahlte von einem Buch aus, das aufgeschlagen in der Mitte des eiförmigen Raumes in der Luft schwebte. Es stand schräg, so dass sie den Einband sehen konnte. Es war in kupferfarbene Seide gebunden und wie auf dem Kleinod, das die kindliche Kaiserin um den Hals trug, waren auch auf diesem Buch zwei Schlangen zu sehen, die einander in den Schwanz bissen und ein Oval bildeten. Und in diesem Oval stand der Titel »Die unendliche Geschichte«. Bastians Gedanken verwehrten sich. Das war doch genau das Buch, in dem er gerade las. Er schaute es noch einmal an. Ja, kein Zweifel, es war das Buch, das er in der Hand hatte. Aber wie konnte dieses Buch denn in sich selbst vorkommen? Die kindliche Kaiserin war nahe herangetreten und sah nun auf der anderen Seite des schwebenden Buches das Gesicht eines uralten Mannes. Er trug eine blaue Mönchskutte mit einer Kapuze über dem Kopf und hielt in der Hand einen Stift, mit dem er in dem Buch schrieb. Doch es war kein eigentliches Schreiben, vielmehr glitt sein Stift langsam über die leere Seite hin und die Buchstaben und Wörter bildeten sich wie von selbst, sie tauchten gleichsam aus der Leere auf.